Bei uns an der Kirche haben wir ja oft, dass die da vorsitzen, alles vollschmieren, dass sie ihre Joghurtbecher dahin schmeißen und so weiter. Ich kann sowas nicht einfach sehen. Dann sage ich, zu Hause macht ihr sowas da auch nicht. Oder sie wollten mit dem Rad da oben rauffahren oder mit diesen Skateboards und dann brechen die Steine raus. Ich sage, ich mache das bei euch auch nicht bei eurer Moschee. Ja, das können sie aber machen. Nee, ich sage, so doof bin ich nicht, dass ich das machen würde. Oder? Und dann habe ich mich einfach daneben gesetzt. Erst flaumten sie mich an, dann habe ich gar nicht zugehört. Und dann schließlich sagte ich, seid doch froh, dass ihr hier den schönen Spielplatz habt. Wir haben damals da einen Schulhof gehabt, dann ist die Schule verbrannt. Ja, erzählen Sie mal. Du, ich habe erzählt von der Schule. Ja, die Kirche war doch auch hier früher nicht. Nein, ich sage, die Kirche, ja, erzähl mal. Dann habe ich wieder erzählt. Als ich ging, sagten sie, vielen Dank fürs Erzählen, wann kommst du wieder? Hm?